Bitte. Guten Tag, ich bin Dr. Matt. Ich bin zuständiger Arzt für Sie. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Beschwerden sprechen, aber zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten. Dann sprechen wir genau über Ihre Beschwerden. Wie lautet Ihr Name? Mein Name ist Hahn, Sandra Hahn. Sandra. Könnten Sie bitte Ihren Nachnamen buchstabieren? H wie Heinrich. A wie Anton, H wie Heinrich, N wie Nordpol. Und Vorname bitte. Sandra, Sandra. Herr Hahn, ja? Frau Hahn. Frau Hahn, Entschuldigung. Wie alt sind Sie, Frau Hahn? Ich bin 30 Jahre alt, ich bin 1993 geboren. 30 Jahre alt, ja. Ja. Wann sind Sie genau geboren? Könnten Sie Am wiederholen? 1. August 1993. 90, okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin ungefähr 68 Kilogramm schwer 68 Kilogramm schwer. und bin 1,72 Meter groß. 1,72 Meter groß, ja? Okay, was kann ich für Sie tun? Was für Beschwerden haben Sie, Frau Hahn? Also ich bin jetzt ungefähr seit einem Monat schon, bin ich sehr unruhig und ich habe Durchfall und manchmal habe ich Fieber, manchmal habe ich Herzrasen und ich bin sehr schnell gereizt und manchmal habe ich Bluthochdruck, irgendwie ganz komisch, manchmal Zitteranfälle, manchmal zittert meine Hand. Okay, haben Sie Haarausfall auch bemerkt? Ja, ein bisschen, aber Haarausfall habe ich schon immer gehabt. Habe ich schon immer gehabt. Sind die Beschwerden langsam oder plötzlich aufgetreten? Ja, also das habe ich jetzt schon seit ungefähr 2 Monaten, aber jetzt die letzten 3 Wochen zunehmend. Es wird immer, ich habe viel mehr Durchfall als sonst. Und mein Partner hat auch gesagt, dass ich sehr aggressiv bin, manchmal sehr unruhig bin. Okay. Haben Sie auch brüchige Nägel bemerkt? Entschuldigung. Bitte was? Brüchige Nägel. Haben Nee. Sie bemerkt? Nee. Nein. Okay. Haben Sie Blutspuren im Schüttel auch bemerkt? Blut? Ja. Nein, habe ich nicht bemerkt. Ne? Wie viel Mal müssten Sie auf die Toilette gehen? Ja, so am Tag 3 bis 4 Mal. 3 bis 4 Mal, okay. Ist Ihnen übel, mussten Sie sich übergeben? Nein, gar nicht. Das wundert mich auch, warum ich Durchfall habe, aber keine Beschwerden habe, so Übelkeit oder so oder Bauchschmerzen. Okay. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie fiebrig fühlen. Ja, ich habe noch nicht gemessen, aber ich Haben Sie fühle mich das manchmal immer gemessen? so ein bisschen, als wenn mir warm wird. Ist Ihnen Wärme in die Unverträglichkeit bekannt? Wie die bitte? Wärmeintoleranz, Wärme in Unverträglichkeit. Nö, eigentlich nicht. Okay. Schwitzen Sie oft? Nein, eigentlich, es geht. Also manchmal, nicht so oft. Normal, würde ich sagen. Okay. Haben Sie feuchte Hände bemerkt? Manchmal, ja, manchmal habe ich das. Okay. Haben Sie ähnliche Beschwerden schon gehabt oder das ist erstmalig aufgetreten? Also das habe ich ja zum ersten Mal so. Bin auch sehr besorgt, was das sein könnte. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Krebs habe oder sowas. Nein, nein, bitte denken Sie die nicht Schlimmste. Es gibt zahlreiche Krankheiten, die ähnliche oder gleiche Beschwerden hervorrufen. Bitte machen Sie bitte keine Sorge. Weil ich hab nämlich auch Gewichtsverlust. Ich habe jetzt ungefähr 3 Kilo Gewicht verloren, obwohl ich normalerweise gut esse. Kann das nicht doch irgendwie Krebs vielleicht sein? Also von meiner Arbeitgeber, die Mutter ist auch gestorben und die haben gesagt, dass das eventuell, dass das Krebs war. Ja, der hat wohl Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt. Aber machen Sie bitte keine Sorge, es gibt zahlreiche ja, Ursachen, die Gewichtsverlust verursachen. Okay. Okay. Wir sind für Sie, wir sind deswegen für Sie da. Okay. Aber machen Sie bitte keine Sorge. Wie viele Kilogramm haben Sie abgenommen? Ungefähr 3 Kilo jetzt. In? Ja, in den letzten 4 Wochen jetzt. 4 Wochen, 3 Kilogramm. Okay. Aber Ihr Appetit ist gut, ja? Appetit ist gut. Ja, eigentlich schon. Es hat sich nichts geändert. Wie ist Ihr Stuhlgang oder Wasserlassen? Entschuldigung, Liegt da Wasserlassen. durchkommt. Ich meine Wasserlassen, Entschuldigung. Da habe ich keine Probleme mit. Okay. Schlafen Sie gut? Ja, unruhig manchmal. Also unruhig. Aber eigentlich ganz gut. Okay, Frau Hahn, haben Sie noch andere Beschwerden? Noch habe ich, nee, eigentlich nicht. Also das ist das Hauptsächliche. Und ich habe auch keine Bauchschmerzen oder sowas. Aber warum habe ich denn diesen Durchfall jetzt irgendwie? Das macht mich ein bisschen unruhig. Sie haben keine Bauchschmerzen, Sie haben nur Durchfall, ja? Okay. Genau, und aber warum? Ich habe doch auch nicht, ich esse in den Probiotika ein, ich nehme alles ein und trotzdem wird das nicht besser. Ich kann verstehen. Ich werde, wir führen jetzt nur ein Anamnesegespräch durch. Ich werde auch ein paar Untersuchungen noch führen. Wenn die alle Ergebnisse da sind, werde ich Ihnen genau sagen, was Sie haben, okay? Meinen Sie, das könnte was Schlimmes sein? Eigentlich, tatsächlich kann ich Ihnen nicht genau sagen, jetzt momentan, was Sie haben. Aber ich habe Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktion. Das ist sehr gut behandelbar. Wie bitte? Ist das nicht gefährlich? Die Schilddrüse ist doch ein wichtiges Organ, oder? Ja, das ist wichtiges Organ. Aber das ist sehr behandelbar. Ich werde je nach Ergebnis ein paar Medikamente verschreiben oder ich werde auch ein paar Untersuchungen veranlassen. Und Sie meinen, das ist nicht Krebs, ja, weil ich habe auch Nein, nein. Knochen und ich. Krebs ist eher momentan unwahrscheinlich. Aber wenn die alle Ergebnisse da sind, werde ich Ihnen genau sagen. Okay. Okay. Okay, Frau Hahn, nun möchte ich mit Ihnen über Ihre Vorgeschichte sprechen. Davor möchten Sie etwas hinzufügen. Nee, eigentlich nicht. Leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Nein, gar nicht, ich habe gar nichts. Gar nicht. Okay. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente Ja, Ibuprofen manchmal, wenn ich Kopfschmerzen habe, ne? ein? Kennen Sie die Dosierung? Ich glaube 400. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Meine Mandeln sind aus. Mandel. Wann wurde bei Ihnen diese Operation durchgeführt? Ich war 10 Jahre alt. 2003 oder 2002 müsste es gewesen sein. Mit 10 Jahren. Okay. War die Operation komplikationslos? Ja. Sind Sie aus anderem Grund operiert worden? Nein. Wurden Sie schon mal stationär aufgenommen? Ja, wegen der Mandeloperation. Aus anderem Grund? Sind Sie gegen Covid-19 sowie Kinderkrankheiten geimpft? Ich denke schon, ja. Okay, das ist gut. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Nein. In der letzten Zeit habe ich irgendwie das Gefühl, als wenn ich irgendwie Milch nicht vertragen würde. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben so Blähungen und Bauchschmerzen und wieder Durchfall. Okay. Frau Hahn, könnten Sie bitte mir sagen, ob Sie Ich rauchen? rauche nicht. Trinken Sie Alkohol? Manchmal ja am Wochenende. Was trinken Sie und wie Cocktails viel? und Wein manchmal kommt drauf an. Routinemäßig muss ich fragen, ob Sie Kontakte Drogen haben. Ob ich Drogen einnehme? Ja. Ich nehme keine Drogen ein. Okay, das ist schon gut. Was ist Ihr Familienstand? Ich habe einen Partner. Aber momentan sind Sie ledig, ja? Wir sind nicht verheiratet, aber wir leben zusammen. Haben Sie Kinder? Nein. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin im Büro tätig, Bürokauffrau. Leiden Sie unter viel Stress? Der übliche Stress, eigentlich normal. Ich gehe gerne arbeiten. Okay, das ist schon gut. Okay. Gibt es in der Familie irgendwelche Vorerkrankungen? Weiß ich nicht. Ich habe Vater. keine in meiner Familie. Ich kann verstehen. Haben Sie Bruder, Schwester? Ich habe Geschwister, ich habe eine Schwester und einen Bruder, aber ich habe keinen Kein Kontakt. Kontakt, okay. Okay, Frau Hahn, das war meine Frage. Haben Sie irgendwelche Fragen oder möchten Sie etwas hinzufügen? Sie haben gesagt, ich habe eine Schilddrüsenerkrankung. Also ist das dann Schilddrüsenkrebs oder was ist das, was ich habe? Nein, bitte denken Sie die nicht die schlimmste an. Es gibt zahlreiche Krankheiten, die gleich oder ähnliche Beschwerden verursachen. Ich werde ein paar Untersuchungen durchführen, dann kann ich Ihnen, ob Sie irgendwelche Krebs haben oder nicht. Aber Herr, Es könnte momentan, sein, dass es Krebs hat. ja, das, ja, es gibt immer eine Möglichkeit, aber das ist eher unwahrscheinlich. Muss ich denn heute hier bleiben oder kann ich wieder nach Hause oder? Ja, eigentlich müssen Sie im Krankenhaus bleiben. Ich werde Sie körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen und ich veranlasse auch ein paar Untersuchungen. Okay. Okay, und was soll ich jetzt meinem Freund sagen? Soll ich sagen, ich muss hier bleiben oder kann ich wieder nach Hause, weil der will auch wissen, was ich habe? Ja, Sie müssen mindestens 2 oder 3 Stunden im Krankenhaus bleiben. Wenn ich die alle Ergebnisse gesehen habe, kann ich Ihnen sagen, wie lange im Krankenhaus bleiben müssen. Und ist das dann mit Tabletten behandelbar oder was muss ich machen oder muss ich eine, was passiert dann? Ja, wie ich schon gesagt habe, muss ich die Ergebnisse der Untersuchungen sehen, dann kann ich entscheiden, ob ich eine Medikamente oder andere Maßnahmen dürfe. Okay, alles klar. Schilddrüse ist hier, wo ist die Schilddrüse überhaupt? Ja, Schilddrüse befindet sich im Hals, Halsbereich. Schilddrüsen ist zuständig für unseren Metabolismus. Ja, diese Schilddrüsen organisiert unser Metabolismus, wie schnell funktioniert oder langsam funktioniert. Was hat denn die Schilddrüse mit meinem Bauch zu tun und mit meinem Stuhlgang zu tun? Hat das Ja. die, ja. Ja, Nicht, dass es was vom Bauch ist, von meinem Bauch. ja, ich kann verstehen. Schilddrüse hat viele Aufgaben und Schilddrüse organisiert viele inneren Organe. Und deswegen, ja, diese Schilddrüse schüttet Thyroidhormonen bzw. Schilddrüsenhormonen im Blut aus. Auf diese Weise kontrolliert unsere alle Metabolismus und inneren Organe. Okay, verstanden. Ja, habe ich noch nie was von gehört. Okay. Danke. Dann warte ich jetzt hier, oder? Ja, bitte warten Sie im Wartezimmer. Dankeschön. Ich habe nicht verstanden. Sie haben deutscher Mann und deswegen verstehen kann, aber ich kann leider nicht verstanden. Was haben Sie nicht verstanden? Aufklärung, ich habe nicht verstanden. Metabolismus, was bedeutet Metabolismus? Stoffwechsel, ja. Stoffwechsel. Ja. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich möchte zwei Fragen. Die Diagnose ist eindeutig. Deswegen erstmal hatten Sie einen Unfall, Kopfunfall oder andere. Und haben Sie letztes 6 Monaten oder ein Jahren mit Kontrastmittel kompetitive Tomographie oder durchgeführt worden oder sind Sie? Ich habe keine Untersuchung gehabt. Ja. Und diese Fragen fühlen Sie sich warm, wenn die Wetter kalt ist? Diese Fragen. Nurullah. Wärme und Unverträglichkeit habe ich. Nein, Wärme und Verträglichkeit oder diese Frage, ich denke, ein bisschen Unterschied. Ungenau vielleicht. Ja. Ich habe auch zwei Fragen Ja. an mich selber. Ich habe keine Verdickung im Hals gemerkt. Ja. Ich habe keine Schluckbeschwerden. Ja. Ja. Ich möchte auch das fragen, aber dann, Ja. ich habe vergessen. Ich habe auch keine Bemerkung an meinen Augen gemerkt. Auge. Habe ich Ja. auch nicht gemerkt. Sie haben nicht gefragt, aber ich habe es auch nicht bemerkt. Nur, dass Sie Bescheid Ja, während der Anamnesegespräch möchte auch diese Frage stellen, aber dann im Laufe des Anamnesegesprächs habe ich vergessen. Da dürfen Sie nicht vergessen, Sie dürfen sich nicht Ja, ablenken. genau. Ne? Also ich habe keine Schluckbeschwerden, ich habe auch keine Schmerzen, keinen Druck. Ne? Das ist alles keine Verdickung gemerkt, falls Sie Schutzkummer. Oberarzt fragen sollten. Ja. Können wir erst das Gespräch anfangen, hocam? Natürlich. Bitte schön. Hallo Herr Oberarzt, wir haben eine neue Patientin, nämlich Sandra Hahn. Ich würde über sie berichten, darf ich? Natürlich. Frau Hahn ist 30 Jahre alt, 1,72 Meter groß, 68 Kilogramm schwer. Sie stellte sich heute bei uns wegen seit 1 Monat beschwerender und zunehmender innere Unruhe Nervostat, Zwei nervostat. Monaten erstmal, nicht einen Monaten, zwei Monaten. 2 Monate. Zwei Monate. Okay. Das heißt, Bitte, zwei Monate. nochmal bitte, wegen. Sie stellte sich heute bei uns wegen seit 2 Monaten bestehender und zunehmender Nervosität, innere Unruhe sowie Diarrhoe vor. Außerdem ist bei ihr die folgende Begleitsymptome aufgefallen: Tachykardie, Tremor der Hände, Alopezie, feuchte Hände, Polyphagie sowie Gewichtsverlust von 3 Kilogramm in 4 Wochen. Laut der Patientin sind die Beschwerden langsam und erstmalig aufgetreten. Die Fragen nach Nausea, Emesis und Bauchschmerzen wurden verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig. Die Vorerkrankungen sind auch unauffällig. Sie nimmt Ibuprofen 400 Milligramm bei Bedarf. Sie ist mit 10 Jahren, Entschuldigung, bei ihr wurde mit 10 Jahren Tonsillektomie durchgeführt. Ein Moment. Hocam, die Patient hat gesagt, Blutdruck, oder ich falsch verstehen? Ich habe Am Anfang, ja. am Anfang, ja, Blutdruck. Okay. Ja, sie ist gegen Covid-19 sowie Kinderkrankheiten geimpft. Allergien sind bei ihr verneint. Laktoseintoleranz ist bei ihr bekannt. Diese Intoleranz äußert sich mit Meteorismus, Bauchschmerzen und Diarrhoe. Frau Hahn raucht nicht. Sie trinkt Cocktail oder Wein gelegentlich. Frau Hahn, Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist ledig. Sie lebt mit ihrem Partner zusammen. Sie ist Bürokauffrau von Beruf. Ja. Die Familienanamnese ist unauffällig. Okay. Menstruationszyklus haben wir gefragt. Nein. Ich muss danach fragen. Und Haben wir eine Schwangerschaft nicht. gefragt? Nein. Dankeschön. Wann war die Patientin denn zuletzt beim Hausarzt? Wann hat sie zuletzt Ja. Blutabnahmen bekommen? Haben Sie mal gefragt? Das habe ich nicht gefragt, aber während der Untersuchung werde ich fragen. Und es ist immer ganz wichtig zu fragen, ob schon mal eine Blutuntersuchung gemacht wurde. Sie ist ja schon 30 Jahre alt, so wie ich es verstanden habe. Da müsste schon mal eine Blutabnahme gemacht worden sein, ob da irgendwas Auffälliges ist. Ne? Das muss man fragen. Was haben Sie denn für eine Verdachtsdiagnose? Ja, die anamnestische Angaben deuten am ehesten auf eine Hyperthroese hin. Differentialdiagnostisch kommen auch Schutzkoma maligna und Panikattacken oder Psychosen in Betracht. Okay, gut. Also, sie hat ja keine psychiatrische Erkrankung oder sowas gehabt, ne? Das Nein. ist jetzt, okay. Und wie können Sie das denn jetzt beweisen, ob sie eine Hyperthyreose hat oder nicht hat? Ich werde so erst körperlich untersuchen, dann Blut abnehmen. Danach veranlasse ich oder führe ich Ultraschall durch. Ultraschall von? Ultraschall von Schilddrüse. Mithilfe Blutbild kann ich bestimmen, ob die Patient irgendwelche Hypertrophie oder Hypertrophie hat. Okay, und was ist denn so der Grund für eine Hypertyreose? Wissen Sie das? Ja, es gibt zahlreiche Krankheiten, zum Beispiel Schilddrüsenmaligna, Entzündung der Schilddrüse oder Autoimmun Schilddrüsenerkrankung oder übermäßige Jodkonsum oder ja, Schilddrüsenknoten. Schilddrüsenknoten, ja, autonom, ja. Genau, gibt es auch noch. Okay, und was machen Sie, wenn Sie jetzt festgestellt haben, dass Sie eine Hypertyreose hat? Was machen Sie an? Ja, ich werde so als Ultraschall durchführen. Wenn es keine wichtigen Befunde hat, verabreiche ich Thyreostatika, zum Beispiel Carbimazol, Metimazol oder Propylthiouracil. Wenn es ein paar Knoten gibt, dann veranlasse ich Szintigraphie. Genau. Lassen Sie die Patientin hier oder schicken Sie sie nach Hause? Ja, je nach Untersuchung gefunden. Was wäre ein Grund, im Krankenhaus zu lassen? Wann würden Sie sagen, die Patientin muss in Wenn die Patient erhöhte Blutdruck hat, Nein, müssen wir andere. ja, erhöhter Blutdruck, oder? Tachykardie zum Beispiel, ja. Wenn sie Tachykardie. Tachykardie. Und wenn sie auch instabil wird, zum Tröte, Beispiel. toxische Krise, ja. Ganz genau, ganz genau, ne? Das ist ganz wichtig. Und dann muss man die Patientin auch auf die Überwachungsstation nehmen. Ja. Dann muss man mit Cortison und sowas behandeln, aber das haben wir ja ein anderes Thema. Und man muss auch vielleicht, die Patientin hat ja auch Ihnen erzählt, dass sie Herzrasen hat, ne? Ja, Dann muss man auch, Tachykardie. vielleicht muss man auch einen Beta-Blocker geben, um sie ein bisschen, wenn sie wieder nach Hause möchte. Ja. Und man muss ihr auf jeden Fall anraten, dass sie sich zeitnah beim Hausarzt vorstellt. Hausarzt muss dann die Medikamente aufschreiben und regelmäßig Kontrollen der Schilddrüsenhormone machen. Das ist ganz wichtig. Ja. Hocam, Ihre Assistenz. Was Sie auch ausschließen müssten, ist vielleicht auch, ob sie eventuell ein Karzinom hat. Das müssen Sie auch ausschließen mittels Blutparameter und natürlich auch mit dem Ultraschall, ob das ein Karzinom sein könnte. Cevap ver. Ja, sorun muydu? Ja, das war nur eine Aussage. Das war nur eine Aussage. Ja, und dann, wenn sie aber nur milde Symptome hat, also nicht so tachykardisch, dann kann man diese Patientin auch in Ruhe nach Hause wieder entlassen, dass der Hausarzt sie weiter behandelt oder der Endokrinologe sie weiter behandelt zum Beispiel. Ja. Aber in Deutschland ist es immer sehr schwer, einen Termin bei einem Endokrinologen zu bekommen. Ja. Dauert immer 6, 7 Monate meistens. Kommt drauf an, wo man lebt. Und dann muss man halt schauen, dass man die Patientin therapiert, auf jeden Fall. Ne? Sie sollte nicht untherapiert gelassen werden. Welche Laborwerte in Deutschland im Notfall Also auf jeden würden Sie ja Fall, durchführen? TSH, FT3, FT4. Ja. Das muss man auf jeden Fall abnehmen. Und wenn ich würde auch normalerweise, wenn die Patientin jetzt stationär bleiben sollte und wir einen Verdacht auf einen Knoten gesehen haben, würde ich auf jeden Fall auch das Thyroglobulin-bindendes Hormon machen. Hocam, Natürlich meine auch Kol also die Thyroglobin-Antikörper und ja. natürlich auch die Schilddrüsen-Antikörper, die habe ich vergessen zu sagen. TRAC Und TPO zum Beispiel, ne? Aber im stationär Therapie, şey, im stationär Behandlung. Genau, das Ne? würde ich stationär machen. Ja. Wenn Sie jetzt sagen wir mal, man kann diese Patienten aufnehmen, ne? Und dann kann man sie antherapieren. Ja. Wenn es stabil ist, kann man einen Brief schreiben und sagen, morgen zum Hausarzt gehen und der soll das machen. Das kann man auch machen. Der kann das auch bestimmen. Dafür muss die Patientin nicht stationär sein. Stationär muss man sie nur aufnehmen, wenn sie instabil ist oder wenn sie ein hämodynamisches Problem hat. Ja? Bluthochdruck, Tachykardie, Hyperthermie, weiß ich nicht, irgendwas. Ja? Ja. Sowas. Oder wenn sie auch psychologisch oder Ja. nicht gut ist, ja, wenn sie jetzt irgendwie verwirrt ist oder sowas, oder wenn sie sehr aggressiv ist, oder da muss man sie auch stationär belassen. Ja. Ihre Assistenzarzt hat nicht gesagt, erstmal EKG durchführen. Şikayet Stimmt. ediyorum onu. Ja. Hem Hat er nicht gesagt, haben Sie recht, ja. ha. Das ist wichtig natürlich, ja, bevor man Blut abnimmt, EKG zu gucken, Vitalparameter, Vital, ja. Vitalparameter zu gucken, das ist wichtig, ganz genau. Und hocam gleiche Patienten im Düsseldorf gibt es Endometriose und dann eine Pille behandelt, das heißt Minolet, Ja. und dann eine Hypertriose symptomatik. Okay. Deswegen diese Patientin ist Frau, müssen wir genau fragen, ausführliche Fragen, oder? Ja. Ich denke auch, dass man vielleicht, ich weiß nicht, ob das bei den Prüfungen gefragt wird, aber man sollte mal fragen, wann war der letzte Hausbesuch, Ja, Hausarztbesuch? ja. Ja, hat der Hausarzt schon mal, haben Sie den Hausarzt kontaktiert? Haben Sie Ihre Beschwerden schon dem Hausarzt geschildert? Ja. Hat er schon mal Blut abgenommen? Ne, weil der Hausarzt kennt die Patienten meistens am besten. Ja.